im Land der Clans. Stammesverbände wie die MacGregors beherrschen die Highlands im schottischen Norden. Das Leben in der zerklüfteten Landschaft ist hart. Immer wieder brechen blutige Fehden um Vieh- und Weideland zwischen den Clans aus und Kämpfe mit den Statthaltern der Krone. Als der Rinderhändler Rob Roy 1713 erlebt, wie ein Herzog sein Haus zerstören lässt, gründet er eine Räuberbande, deren Wirken über Schottland hinaus zum Mythos wird. Es ist der Abend des 20. November 1716. Dunkelheit liegt über dem Weiler Chapel Roch im schottischen Hochland. Nur aus den Fensterlöchern eines Bauernhauses dringt das flackernde Licht einiger Talgkerzen nach außen. In seiner Karte sitzt der Gutsverwalter John Graham of Killearn und zählt Geld. Die gesamte Jahrespacht hat er von den Bauern der Umgebung kassiert, 500 Pfund Sterling, genug, um 500 Rinder zu kaufen. Seinem Dienstherrn, dem Herzog von Montrose, gehören riesige Ländereien in den südlichen Highlands, doch der Aristokrat widmet sich lieber politischen Ämtern in Glasgow und London. Die Aufsicht über seinen Besitz überlässt er Männern wie Killearn. Der Verwalter hält sich nur für wenige Tage in dieser unwirtlichen Gegend auf. Gerade hat er die letzten Abgaben kassiert. Die Bauern, die ihre Pacht bei ihm bezahlt haben, lassen an der Feuerstelle die Whiskyflasche kreisen. Doch plötzlich hallt Lärm durch die Dunkelheit, gefolgt von einem schrillen Alarmschrei. Geistesgegenwärtig steckt Killearn das Geld und seine Papiere in einen Sack und schleudert ihn nach oben auf den offenen Dachboden. Dann klirren Fensterscheiben, stürmen Gestalten mit Schottenmützen durch die Tür, Waffen in den Händen. Ihr Anführer ist ein rothaariger Mann. Sein kariertes Wolltuch trägt er, von einem breiten Ledergürtel zusammengehalten, um seine Schulter und die Hüfte geschlungen. Killearn erkennt ihn sofort. Der ungebetene Besucher war früher ein geschätzter Geschäftspartner seines Herrn, doch dann nahm ihm der Herzog alles, was er besaß, zerstörte sogar sein Haus. Seither führt der Mann das Leben eines Banditen, und auch Killearn, der Verwalter, hat allen Grund, ihn zu fürchten. Der Name des Gesetzlosen ist in ganz Schottland bekannt. Es ist Rob Roy aus dem Clan der MacGregors. Kühl fragt der Besucher, ob Killearn zufrieden sei mit seinen Einnahmen. Der antwortet nicht, dennoch finden die Eindringlinge das versteckte Geld. Die umstehenden Bauern verfolgen wortlos das Geschehen, bis sich Rob Roy an sie wendet. Sie müssten sich nicht ängstigen, erklärt er, im Gegenteil. Er werde jedem eine Quittung ausstellen, dass er die Pacht bezahlt habe. Es solle nicht ihr Schaden sein, dass der Verwalter sich seine Einnahmen von ihm habe stehlen lassen. Die Schriftstücke unterzeichnet er schwungvoll mit Rob Roy im Namen des Herzogs von Montrose. Mit Killearn aber ist er noch nicht fertig. Er nimmt ihn gefangen und diktiert noch am selben Abend einen Brief an den Herzog von Montrose, der soll Schadenersatz leisten. Rob Roy alle Schulden erlassen und völlige Straffreiheit zusichern, sonst werde Killearn nicht freigelassen. Der Überfall von Chapel Roch ist die Tat eines Kriminellen. Und doch werden die Schotten Rob Roy schon bald als Nationalhelden verehren, denn in ihren Augen verkörpert er wie kein Zweiter den Geist des wilden Nordens, jener Region, in der das königliche Gesetz seit jeher weniger gilt als anderswo. Sie werden ihn als Widerstandskämpfer feiern, der sich keinem fremden Willen fügt, als Rebellen, der furchtlos für Bauern und Viehtreiber streitet, sich der Machtgier von Adel und Beamtentum entgegenstellt und der kein anderes Recht gelten lässt als den uralten Moralkodex seines Clans. Geboren wird Rob Roy 1671 unweit von Chapel Roch. Sein Elternhaus steht in Glangill am Ufer des Loch Katrin. Dort in den bewaldeten Tälern des südwestlichen Hochlandes wächst er auf, an der Grenze zwischen zwei Welten. Nur ein paar Tagesmärsche weiter südlich, wo die Hügel auslaufen, liegt Glasgow, Schottlands zweitgrößte Stadt. Ein Zentrum von Handel, Glauben und Wissenschaft. Wie überall im Tiefland sprechen die Bewohner das dem Englischen verwandte Scots und gehorchen den Gesetzen der Krone. Nördlich von Glengall erstrecken sich die zerklüfteten Weiten der Highlands mit ihren unzähligen Wasserläufen und Seen, ihren über 1000 Meter hohen Bergen, engen Schluchten und felsigen Inseln. Kaum eine Straße ist hier für Kutschen befahrbar. Die unzugänglichsten Regionen kann man nur zu Fuß oder auf dem Rücken eines zähen Hochlandponys bereisen. Städte gibt es fast keine. Die Highlander, etwa die Hälfte aller Schotten, haben ihre ursprüngliche Lebensweise weitgehend bewahrt. Sie verständigen sich noch immer auf Gälisch, in jener keltischen Sprache, die bis ins 12. Jahrhundert nahezu in ganz Schottland verbreitet war. Vor allem aber schenken sie den Mächtigen in Edinburgh und London nur selten Gehör. Ihre Anführer sind die Chefs ihrer Clans, der zahllosen Stammesverbände, die den gesamten Nordwesten des Landes untereinander aufgeteilt haben. Mit den Großfamilien im schottischen Süden haben sie nur den Namen gemein. Denn je mehr sich das Tiefland vom 12. Jahrhundert an entwickelte, Städte aufblühten, sich fremde Bräuche etablierten und die Macht der Könige zunahm, desto mehr büßten die südlichen Clans an Freiheit ein. Viele von ihnen kooperierten mit der Krone. Manche wurden für ihre Unterwerfung mit Lehen und Herzogstiteln belohnt. Nach und nach entfremdeten sich Schottlands Norden und Süden voneinander. Auf Gälisch heißt Clan so viel wie Kinder. Alle Mitglieder eines Stammesverbandes glauben, Nachkommen eines gemeinsamen Gründungsvaters zu sein, etwa von Graham, Gregor oder Donald. Tatsächlich aber sind nicht alle Clan-Angehörigen blutsverwandt. Mit der Vorsilbe Mac, die sie vor ihren Nachnamen setzen und die Sohn von bedeutet, bekunden sie ihre Gefolgschaft gegenüber dem Urahn. Meist war das eine reale Person aus dem Mittelalter, in manchen Fällen aber auch eine erfundene Legendengestalt. Den Alltag in den Bergen prägen Mühsal, Armut und ewiger Zwist. Das Land ist karg, die Krume dünn. Was die Clans zum Leben brauchen, müssen sie sich oft erst erkämpfen. Immer wieder brechen Fehden aus, streiten sich die Großfamilien darum, wo sie jagen, fischen und ihre Rinder grasen lassen dürfen. Dabei folgen sie ganz eigenen Regeln. Während Raub und Einbruch als schändlich gelten, ist der Diebstahl von ein paar Schafen nicht unehrenhaft. Viele der meist armen Highlander stehlen Vieh bei wohlhabenderen Nachbarn. Nicht aus Habgier oder Neid, sondern weil es für ihre Familien überlebenswichtig ist. Wegen dieser Diebstähle kommt es immer wieder zum Krieg zwischen den Sippen. Wenn ein Clanchef seine Männer zu den Waffen rufen will, viele können in kürzester Zeit Hunderte von Kämpfern aufbieten, lässt er als Signal ein brennendes Kreuz wie einen Staffelstab durch sein Herrschaftsgebiet tragen. Die kriegerischen Schotten aus dem Hochland, die allen Widrigkeiten des Wetters trotzen, gewaltige Distanzen bisweilen barfuß zurücklegen und noch immer mit dem Breitschwert in die Schlacht ziehen, sind in ganz Europa als Söldner beliebt, kämpften im Dreißigjährigen Krieg und für die Unabhängigkeit der Iren. Daheim jedoch sind manche Clans zur Mitte des 17. Jahrhunderts kaum mehr als Verbrecherbanden, auch weil die alten Hierarchien im Hochland weitgehend zerbrochen sind. Jahrhundertelang war keine Stammesgemeinschaft mächtiger als die MacDonalds. Die Lords of the Isles kontrollierten von den Hebriden aus weite Teile der Region und sorgten für Stabilität in der nördlichen Wildnis. Als aber ihre Macht um 1500 schwand, eskalierten die Rivalitäten zwischen den Clans zu brutalen Kriegen. Und keine Großfamilie ist berüchtigter als die der MacGregors, jener Clan, dem auch Rob Roy entstammt. Der Legende nach sind die MacGregors Nachfahren des ersten schottischen Herrschers, Kenneth MacAlpin. Königlich ist mein Blut, lautet ihr Motto. Im 16. Jahrhundert allerdings beginnen schwierige Zeiten für die Sippe, denn 1562 entbrennt eine brutale Fehde zwischen den MacGregors und ihren Nachbarn im südwestlichen Hochland, den Campbells, mit katastrophalen Folgen für die MacGregors. Sie werden aus ihren drei angestammten Tälern vertrieben und sind fortan ein Clan ohne Land. Die Kinder des Nebels nennen die Menschen sie. Die MacGregors schlagen sich als Viehdiebe durch. Sie folgen ihren eigenen Gesetzen, zu denen auch das Gebot der Blutrache gehört. Als 1589 ein königlicher Beamter einige Wilderer aus dem Clan zum Tode verurteilt, lässt dessen Chef ihn kurz darauf ermorden. Schon bald wecken die Verbrechen der räuberischen Highlander den Zorn der Krone, zumal König Jakob VI. Ein sehr machtbewusster Monarch ist. Als die MacGregors bei einem Überfall 80 Männer töten, 600 Rinder, 800 Schafe und 280 Pferde erbeuten und bald darauf einen königstreuen Clan in der Schlacht besiegen, beschließt der Herrscher, die Sippe zu bestrafen. Am 3. April 1603 lässt Jakob den Namen MacGregor per Gesetz verbieten. Der Clan sei wölfisch und kriminell. Er verfügt, dass dessen Mitglieder weder Waffen tragen noch sich öffentlich versammeln dürfen. Das Oberhaupt der Familie und 5 seiner Männer sterben in Edinburgh auf dem Schafott, weil sie sich weigern, ihren Namen abzulegen. Wie ihnen ergeht es allen MacGregors, die sich nicht umbenennen. In Schottland wird Jagd auf sie gemacht. Doch auch die übrigen Clans spüren den Machtwillen des Monarchen. Jakob VI., mittlerweile auch König von England, zwingt sie 1609 zu einem Vertrag, der die Kultur der Highlander auslöschen soll. Er verpflichtet die Clanchefs dazu, ihre Söhne ins Tiefland zur Schule zu schicken, damit sie Englisch lernen. Zudem ächtet er Trinkgelage und den Gesang gälischer Lieder. Dennoch gelingt es Jakob nicht, das Hochland zu befrieden. Nach seinem Tod bricht 1642 ein Bürgerkrieg aus, in dem viele Hochlandbewohner auf Seiten von König Karl I. kämpfen und sich bewähren. Als sein Sohn Karl II. 1660 den Thron besteigt, lässt er den Bann gegen die MacGregors aufheben. Zu den ersten Clan-Mitgliedern, die sich wieder eine legale Existenz aufbauen können, gehört Donald MacGregor, der Vater von Rob Roy. Donald wandelt erfolgreich zwischen den Welten. Zum einen lenkt er die Geschicke seines Clans, weil der offizielle Anführer der Aufgabe nicht gewachsen ist. Zum anderen genießt er als Geschäftspartner und zeitweiliger Gerichtsvollzieher das Vertrauen von Staatsvertretern und Kaufleuten im Tiefland. So fremd die Highlander den Bewohnern des schottischen Südens auch sein mögen, die Viehhändler und Grundbesitzer dort wissen, dass sie auf Männer wie Donald MacGregor angewiesen sind. Denn nur die Einheimischen kennen sich in den Highlands so gut aus, dass sie ihre Tiere im Frühjahr auf saftige Bergweiden treiben können. Nur sie können die Herden der zottigen kleinen Rinder im Herbst über Schleichwege zu den großen Märkten bringen, ohne dabei Städte zu passieren, die von ihnen hohe Zölle verlangen würden. Zudem bezahlen viele Grundherren kampferfahrene Highlander, damit die sie vor Viehdieben schützen. Clanchefs schließen regelrechte Verträge über die Dienste ihrer Männer als Aufseher ab. Manche kassieren das Geld aber vor allem als Prämie dafür, dass sie selbst diese Ländereien nicht ausrauben. Donalds Sohn Robert wächst also in verhältnismäßig friedlichen Zeiten auf. Wohl wegen seiner Haarfarbe wird der Junge Rob Ruard gerufen, gälisch für der rote Robert. Später werden die Engländer daraus Rob Roy machen. Sein Elternhaus am Loch Katrin ist größer als die anderen Gebäude in dem kleinen Ort. Die Fassade heller durch den Mörtel, der die Feldsteine des Mauerwerks verbindet. Das Dach aus Torf, Farn oder Binsen ist während der Sommermonate mit Gras und Moos überwuchert. Abends treffen sich dort häufig die Männer der Gegend zum Trinken, Reden und Singen, zum Musizieren mit Geigen und Flöten. Zu besonderen Anlässen mit tagelangen Tanzvergnügen wie etwa Hochzeiten spielen die Männer des Clans auf ihren Sackpfeifen, meist unter freiem Himmel, denn anders ist das Dröhnen des Dudelsacks nur schwer zu ertragen. Meistens brennt in der Karte der MacGregors ein offenes Feuer, über dem ein rußgeschwärzter eiserner Kessel hängt. Eingesalzenes, getrocknetes Fleisch wird darin so lange weich gekocht, bis es genießbar ist. Ein Topf ist die Familie aus einer einzigen Schüssel, in die jeder seinen Löffel taucht. Größere Fleischstücke und Knochen nehmen sie in die Hand, um sie abzunagen. Der Rauch zieht durch ein Loch im Dach ab. Ziegen und Kühe stehen mit im Haus, nur durch eine Bretterwand von den Bewohnern getrennt. Hühner und anderes Federvieh laufen zwischen den spielenden Kindern herum, die selbst bei größter Kälte stets barfuß gehen. Auch die erwachsenen Highlander tragen nur selten Schuhe. Ihr wichtigstes Kleidungsstück ist ein langes, kariertes Wolltuch, das sie sich um den Oberkörper wickeln. So wird es beim Durchqueren von Wasserläufen und regenfeuchten Wiesen nicht nass. Dieses Plaid, mit Urin gespült und mit pflanzlicher Farbe gefärbt, dient ihnen abends auch als Schlafsack oder Zelt. Als kleiner Junge tobt Rob Roy mit den Nachbarskindern herum, lernt Schwimmen und Angeln, übt Spurenlesen und Fechten mit einem Stock. Dreckig und zerlumpt durchstreifen die Kinder ihre Umgebung, bis sie sich auch im schlimmsten Wetter zurechtfinden. Die Söhne höhergestellter Clanmitglieder gehen gemeinsam zur Schule, kauern dort auf dem Erdboden, um Lesen, Schreiben, Rechnen und Englisch zu pauken. Als Rob 12 Jahre alt ist, schicken ihn seine Eltern wohl zur Universität nach Glasgow, wo er Vorlesungen in Philosophie, Logik und Griechisch hört. An der Seite seines Vaters lernt der Jüngling, sich städtisch zu kleiden und wie ein Geschäftsmann aufzutreten. Ausgerechnet jetzt, da er zum Mann heranwächst, spitzt sich die politische Lage in Schottland erneut zu, und schon bald wird Robert MacGregor in seine erste Schlacht ziehen. Auslöser der Krise ist Jakob der Siebte, seit 1685 König über England als Jakob der Zweite und Schottland. Der Monarch aus dem Hause Stuart herrscht zwar über ein weitgehend protestantisches Reich, folgt aber der päpstlichen Lehre. Als seine katholische Frau 1688 einen Erben gebiert und eine altgläubige Dynastie zu entstehen droht, rebellieren vor allem seine protestantischen Untertanen in England. Nach einer kurzen, unblutigen Revolte zwingen sie den Monarchen zur Flucht nach Frankreich und ersetzen ihn durch seine protestantische Tochter Maria und deren Ehemann Wilhelm von Oranien. Unter den Clans des Hochlands ist dieser Machtwechsel äußerst umstritten. Viele von ihnen fühlen sich den Stuarts, einer ursprünglich schottischen Dynastie, trotz aller Konflikte noch immer verbunden. Vor allem aber fürchten sie, dass das neue Regime ihnen Freiheiten rauben wird. Auch Rob Roys Vater denkt so, und er sieht sich an den Treueschwur, den er einst auf die Stuarts abgelegt hat, gebunden. Gemeinsam mit dem inzwischen 18-jährigen Robert schließt er sich den Jakobiten an, Anhängern des geflohenen Monarchen, die den Thron mit Waffengewalt zurückerobern wollen. Im Sommer 1689 stellen sich die beiden gemeinsam mit 2700 Kriegern am Pass von Kilcranky, einem Tor zu den Highlands, der Armee des neuen Regimes entgegen und siegen. Doch der Triumph ist von kurzer Dauer. Nur Wochen später erleiden die Highlander eine schwere Niederlage. Wilhelm von Oranien bleibt an der Macht. Für ihre Aufsässigkeit zahlen die MacGregors einen hohen Preis. Donald wird 1690 ins Gefängnis von Edinburgh gesperrt. Seine Frau stirbt kurz darauf, wohl auch aus Kummer über das Schicksal ihrer Familie. Als Donald nach 2 Jahren freikommt, ist er ein kranker, gebrochener Mann. Nun fällt Rob Roy die Rolle des Sippenoberhaupts zu. Seinen Familiennamen darf er jedoch nicht mehr tragen. Er wird von der Krone ein zweites Mal verboten. Wilhelm von Oranien setzt den Clans des Hochlands ein Ultimatum. Wer ihm nicht bis zum 1. Januar 1692 die Treue schwört, dem droht der Tod. Alle Anführer beugen sich. Nur der Chef einer kleinen Sippe aus dem abgelegenen Tal von Glencoe legt den Eid wegen eines Schneesturms zu spät ab. Ein Formfehler mit schrecklichen Folgen, denn der Krone geht es um Abschreckung und so entsendet sie bewaffnete Häscher nach Glencoe. Die Soldaten lassen sich dort von den arglosen Bewohnern bewirten, ehe sie ihren grausamen Befehl offenbaren, die Auslöschung aller Familienmitglieder unter 70 Jahren. 38 Männer, Frauen und Kinder sterben bei dem Massaker. Schlechtes Wetter verhindert, dass noch mehr ermordet werden. Dafür erfrieren viele Flüchtende im Schnee des Berglands. Die Bluttat von Glencoe nährt neuen Hass unter den Highlandern. Vorerst aber bleibt ihnen angesichts der englischen Übermacht nichts übrig, als abzuwarten. Rob Roy fügt sich zunächst ebenfalls in die Verhältnisse. Mit 21 Jahren heiratet er Mary, eine entfernte Verwandte. Das Paar lässt sich in Inversnaid nieder, unweit von Robs Geburtsort. Dort kommen ihre ersten zwei Söhne zur Welt. Doch Rob kann seine Familie nur mühsam ernähren. Eine vierjährige Schlechtwetterperiode löst eine verheerende Hungersnot aus. Tausende Menschen sterben, doch mehr ziehen bettelnd von Dorf zu Dorf oder wandern nach Amerika aus. Rob und Mary müssen Nesseln kochen und Schnecken essen, um zu überleben. Erst um 1700 wird es besser. Der junge Viehhändler hat mit seinem Geschäft Erfolg, erwirbt eigenes Land. Mary bringt einen weiteren Sohn zur Welt, während Rob oft wochenlang unterwegs ist, um große Viehherden bis nach England zu verkaufen. Bald macht Rob zudem gute Geschäfte mit dem Besitzer der benachbarten Ländereien. Im Schloss Buchanan residiert mittlerweile der junge Marquis von Montrose, der 1707 zum Herzog ernannt wird, weil er die Union mit England unterstützt. Einen tüchtigen Viehhändler, Treiber und Züchter wie Rob Roy kann Montrose gut gebrauchen. Doch zeigt er ihm stets, wer von ihnen beiden der Mächtigere ist. So leiht er seinem Nachbarn zwar Geld, lässt sich dafür aber dessen Land als Pfand überschreiben. Im Frühjahr 1712 ist jedoch plötzlich eine riesige Geldsumme verschwunden, die sich Rob Roy zum Kauf von Rindern geliehen hatte. Er kann seine Kredite bei verschiedenen Geschäftsleuten nicht mehr bedienen. Als Montrose daraufhin sein Land beschlagnahmen will, stellt sich heraus, dass der Highlander es bereits einem entfernten Verwandten überlassen hat, womöglich um es vor Gläubigern zu retten. Daraufhin lässt Montrose ihn in den Zeitungen von Edinburgh als säumigen Schuldner zur Fahndung ausschreiben. Wahrscheinlich sind es die Gerüchte über Robs Verbindungen zu den Jakobiten, die den Herzog dazu bewegen, hart durchzugreifen, denn Montrose, einer der mächtigsten Adeligen Schottlands und Verbündeter des Königshauses, muss verhindern, dass ein Mann, der dem berüchtigten Clan der MacGregors entstammt, den Thronprätendenten in Frankreich finanziell unterstützt. Zudem hat das Königshaus wieder einmal um seine Autorität in Schottland zu kämpfen. Immer mehr Menschen dort erkennen, dass ihnen die Vereinigung mit England wenig eingebracht hat. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die Hoffnungen auf lukrative Absatzmärkte in England haben sich zerschlagen. Und so hegen immer mehr Schotten Sympathien für die Jakobiten, die im Untergrund weiterhin auf einen Machtwechsel hinarbeiten. Königin Anna in London, die Nachfolgerin von Wilhelm und Maria, zahlt einigen Clanführern sogar Schmiergelder, als Pensionen getarnt, damit sie unter ihren Leuten für Ruhe sorgen. Rob Roy muss wegen des Fahndungsaufrufs untertauchen. Einigen seiner Gläubiger aber teilt er schriftlich mit, er werde seine Schulden so bald wie möglich begleichen. Immer wieder gelingt es ihm, Häschern auszuweichen. Er hat viele Freunde, die ihn bei sich aufnehmen, schützen und versorgen. An einem Märzmorgen im Jahr 1713 bricht Rob Roy mit einigen seiner Gefährten auf nach Inversnaid zu seiner Familie. Als er am Nachmittag dort eintrifft, steht er vor einer Ruine. Sein Haus ist verwüstet. Bettzeug, Möbel, Geschirr und Vorräte sind geplündert. Scherben, Stofffetzen, Holzsplitter liegen schmutzig im Schnee. Das Herdfeuer ist gelöscht, von seinen Tieren keine Spur. Wahrscheinlich hat man sie bereits geschlachtet. Nach dem langen Winter im Stall ist das Vieh so schwach, dass es sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Die Familie jedoch lebt. Mary und die Söhne sind bei befreundeten Clanmitgliedern am Loch Ketchin untergekommen. Von seinen Nachbarn erfährt Rob, dass Männer im Auftrag des Herzogs von Montrose sein Haus geplündert haben. Und das mit dem Segen der Gerichte. Den flüchtigen Schuldner darf der Adelige ganz offiziell ausrauben. Rob Roy schart daraufhin Dutzende Anhänger um sich. Junge Männer ohne Arbeit und Brot gibt es in den Highlands genug. Schon im Herbst 1713 ziehen die Räuber nach Südosten, verteilen sich in Trupps von 5 bis 6 Männern über den Landbesitz von Montrose. In der Abenddämmerung fallen sie über die Gutshöfe der großen Landpächter her und nehmen ihnen die Mietbeträge ab, die sie ein paar Wochen später beim Lehnsherrn abliefern sollten. Auf nennenswerte Gegenwehr stößt seine Bande nicht. Die Pächter werden überrumpelt. Und die Soldaten von Montrose sind nicht schnell genug, um die Gesetzlosen am Abtauchen in die Wildnis des Hochlands zu hindern. Den Bauern und Landarbeiter tun die Räuber dabei nichts. Bald erzählen die Bewohner des Hochlands einander von dem Rebellen, der das Geld der Reichen nimmt, die kleinen Leute verschont und den Bedürftigen gibt, was sie brauchen. Denn wo immer Rob Roy auf Armut und Hunger trifft, versorgt er die Menschen mit Getreide, das er zuvor aus den Speichern von Schloss Buchanan gestohlen hat. Möglicherweise fühlt sich der Outlaw den armen Bewohnern der Highlands wirklich verbunden. Doch handelt er sehr wahrscheinlich nicht aus reiner Menschenliebe, sondern aus Eigennutz. Denn mit den Wohltaten erkauft er sich die Unterstützung der Bevölkerung, auf die er als Rebell dringend angewiesen ist. Auch für seine Höflichkeit ist Rob Roy rasch bekannt. Einem Gerichtsvollzieher, der es als einziger wagt, ihm die Forderungen seiner Gläubiger zu überbringen, soll der Bandenchef freimütig ein Schlaflager angeboten haben. Nach allem, was man weiß, genießt der Gesetzlose seinen Ruhm. Doch rauere Zeiten kündigen sich bereits an. Im Sommer des Jahres 1714 stirbt Königin Anna ohne überlebende Nachkommen. Die Jakobiten hoffen, dass nun der Sohn ihres im Exil verstorbenen Monarchen den Thron erben wird. Der Kronrat aber votiert für den deutschen Kurfürsten Georg von Hannover. Der spricht zwar kein Englisch, aber er ist Protestant und entfernt mit den Stuarts verwandt. Das gleiche Gremium verhilft auch dem Herzog von Montrose zu einem neuen Posten. Als oberster Regierungsvertreter für Schottland wird er nach London berufen. Rob Roy bekennt sich jetzt offen zu den Jakobiten. Im folgenden Herbst kommt es in der Kleinstadt Crieff zu einem spektakulären Auftritt. Eines Nachts lässt der Highlander 30 Gefährten im Kreis um ein Keltenkreuz Aufstellung nehmen. Dann lobt er mit Trinksprüchen laut vernehmlich den jakobitischen Thronprätendenten und jene ehrbaren und tapferen Kameraden, die am Vortag einem Aufseher von Montrose im Streit das Ohr abgeschnitten haben. Gut möglich, dass sich Rob von einem Sieg der Aufrührer eine Rückkehr in die Legalität erhofft, doch ist er nicht so naiv, alles auf eine Karte zu setzen. Daher sucht er sich ausgerechnet im Lager der Königstreuen einen Verbündeten, den Herzog von Argyll, einen Urenkel jenes Anführers der radikalen Covenanters, die aus Schottland einen protestantischen Gottesstaat machen wollten. Argyll hat zwar Wilhelm von Oranien die Gefolgschaft gelobt, ist aber zugleich ein Rivale von Montrose. Ihm bietet Rob nun geheime Informationen aus dem Lager der Jakobiten an. Er wagt also ein doppeltes Spiel. Und als es im November 1715 noch einmal zu einer großen Schlacht zwischen Jakobiten und Königstruppen kommt, hält er sich abseits. Bald darauf wird die Rebellion niedergeschlagen. Der Verrat an den Jakobiten bringt Rob Roy aber offenbar keine dauerhafte Sicherheit. Zwar erlaubt ihm sein neuer Schutzherr, der Herzog von Argyll, sein Haus wieder aufzubauen, aber im Herbst 1716 beschließt der Herzog von Montrose, seinen Widersacher endlich zur Strecke zu bringen. Er zieht 240 Soldaten zusammen, denen Rob Roy gerade noch entkommen kann. Dessen Bauernhaus wird geplündert und abgebrannt, und das unter direkter Aufsicht von John Graham of Killearn, des Gutsverwalters von Montrose. Wieder muss Rob seine Frau bei Verwandten unterbringen und auch seinen neugeborenen Sohn, der Young Rob genannt wird. Mit seinen Getreuen zieht sich der Rebell in eine Berghütte zurück, bleibt ein Gejagter, schläft nirgendwo mehr als 3 Nächte. Er ist müde und krank. Erschöpft und ausgezehrt plant Rob Roy einen letzten Coup, den Überfall auf Chapel Roch und die Entführung des herzoglichen Pachteintreibers Killern. Der Streich wirkt zwar wie ein Husarenstück, tatsächlich aber ist es eine Verzweiflungstat, denn der Bandit sucht einen Weg zurück in eine geregelte Existenz. Als der Herzog von Montrose am 21. November 1716 den Brief mit den Forderungen des Geiselnehmers liest, ist er außer sich vor Wut. Rob Roy hat es gewagt, einen seiner wichtigsten Männer gefangen zu nehmen. Schnell verfasst er mehrere lange Briefe an hohe Regierungsbeamte und Militärs mit der Bitte, dem Anführer dieser widerlichen Sippe von Räubern, Plünderern und Mördern endlich das Handwerk zu legen. Montrose macht auch gleich einen Vorschlag, wie das gelingen kann. Die Krone soll Kasernen im Hochland bauen und dort dauerhaft Truppen einquartieren. Das Schicksal seines Aufsehers ist ihm dagegen gleichgültig. Der Herzog macht keine Anstalten, ihn zu befreien. Er hätte dazu sowieso keine Gelegenheit. Denn schon am Morgen nach dem Raubüberfall ist Rob Roy mit Killern in Chapel Roch aufgebrochen, um seine Geisel in eine Schäferhütte auf einer Insel im Loch Katyn zu sperren. Mehrmals wird er das Versteck in den folgenden Tagen wechseln. Doch schon nach einer Woche muss ihm klar sein, Montrose zahlt nicht. Und er wird auch nicht mit ihm verhandeln. Und so lässt der Hochlandrebell, der sinnlose Gewalt noch immer ablehnt, seinen Gefangenen einfach laufen. Er händigt ihm zum Abschied sogar seine Unterlagen aus. Rob Roy jedoch bleibt Jäger und gehetztes Wild zugleich. Mal plündert er die Waffenbestände, die der Herzog zu seiner Ergreifung an die Fußtruppen ausgegeben hat, dann wieder fällt er dessen Männern gleich mehrmals in die Hände und entflieht ihnen jedes Mal spektakulär. Eines Tages sitzt er gefesselt auf dem Rücken eines Pferdes, das ihn über einen eiskalten Fluss bringen soll. Kein Aufseher bemerkt, wie er heimlich seine Lederfesseln durchtrennt, sich in das dunkle Wasser fallen lässt und wegtaucht. Sein Plaid streift er ab, lässt es zurück, um seine Verfolger zu täuschen. Im Mondlicht halten sie es für den fliehenden Mann und schießen darauf. Ein anderes Mal kann er die Gefängniswärter für sich gewinnen, indem er sie großzügig mit Whisky bewirtet. Am Tag seiner Flucht sind sie so betrunken, dass sie nicht rechtzeitig bemerken, wie er mit einem Helfer aus dem Kerker entkommt. Doch dann ändert sich die politische Lage. Im Sommer 1719 endet ein erneuter Versuch der Jakobiten, einen Stuart auf den Thron zu setzen, kläglich. Auch weil nach der Niederlage wenige Jahre zuvor die meisten Clans den Aufstand nur zögerlich unterstützen. Für Rob Roy ist das eine positive Entwicklung. Zwar wird er als Jakobit weiterhin wegen Hochverrats gesucht, doch da die Krone die Anhänger der Stuart-Dynastie nicht länger als ernstzunehmende Gefahr ansieht, gilt er nicht mehr als Aufständischer, sondern als gewöhnlicher Verbrecher. Kein Vertreter Londons aber wird nun noch Regimenter in Marsch setzen, nur um einen Kriminellen festzusetzen. Auch der Herzog von Montrose verliert das Interesse an der Jagd auf seinen Widersacher. Er will nur noch sein Geld zurück. Bei der Zwangsversteigerung von Robs Landbesitz erhält er rund 120 Pfund, etwa die Hälfte der Summe, die ihm zusteht. Der Druck auf Rob Roy lässt nach. Und so kann er es um 1720 wagen, noch einmal eine gemeinsame Existenz mit seiner Frau zu gründen. Nicht weit von seinem Geburtsort pachtet er in Balcadder einen Hof, auf dem er wieder offen mit seiner Familie zusammenlebt. Zugleich nimmt nun der Ruhm des Outlaws zu. Im Jahr 1723 erscheint in London ein schmaler Band über Robb mit dem Titel »Der Hochlandschurke«. Das Material dazu, so behauptet der Verfasser, entstamme einem authentischen schottischen Manuskript. Später wird das Buch irrtümlich Daniel Defoe zugeschrieben, dem Autor von Robinson Crusoe. Der Hochlandschurke macht Rob Roy im ganzen Königreich berühmt. Selbst König Georg IV. Findet Gefallen an der Lektüre. Immer mehr Berichte über Rob Roy zirkulieren nun. Und schon 1725 wird er auf einer Schottlandkarte gewürdigt. Ein Teil der Highlands heißt dort Rob Roy's Country. Etwa zur gleichen Zeit kommt es zu einem Treffen mit Montrose. Der hatte zuvor schon verlauten lassen, dass er den Ausgleich mit seinem Feind suche. Über den Ort und den Inhalt ihrer Begegnung allerdings schweigen sich die Chroniken aus. Schließlich, im Jahr 1725, folgt Rob Roy mit einigen seiner Gefolgsleute einem Aufruf General Wades, des neuen Oberbefehlshabers in Schottland, an alle Männer im Land ihre Gewehre und Schwerter abzugeben. Der einstige Rebell unterwirft sich dem General und schwört fortan, ein gesetzestreues und untertäniges Leben zu führen. Im Gegenzug wird die Anklage wegen Hochverrats gegen ihn fallen gelassen. General Wade verfolgt eine groß angelegte Strategie, um die Clans endlich zu befrieden. Bis 1740 lässt er die Highlands mit einem Netz von Straßen und Festungen überziehen und so der Kontrolle der königlichen Armee unterwerfen. So wie Montrose es gefordert hat. Der Herzog lebt noch bis 1742. Rob Roy verbringt seine letzten Jahre an der Seite seiner Frau in Balcadder. Mit 63 Jahren stirbt er dort Ende Dezember 1734. Sorgen bereiten ihm zuletzt nur seine Söhne. James und Bruder Ranald werden Viehdiebe und Schutzgelderpresser und treten noch weitaus brutaler auf als ihr Vater. Und Robin, der Nachzügler, wird wegen seiner Missetaten gar gehängt. Dennoch muss es in diesen Jahren vielen erscheinen, als seien die Highlands endlich zur Ruhe gekommen, als sei der uralte Widerstandswille der schottischen Clans erlahmt. Der starke Staat, in den die Herrscher aus dem Hause Hannover das britische Königreich verwandelt haben, sorgt nun auch im Norden für ungewöhnlich friedliche Verhältnisse. Statt Rebellionen anzuführen, streiten sich die Clanchefs lieber um Posten in Edinburgh oder London. Und doch, noch folgen ihnen tausende Männer, noch ist ihr Selbstbewusstsein nicht gebrochen, noch könnten sie einen letzten Freiheitskampf gegen die Krone wagen. Alles, was ihnen fehlt, ist ein charismatischer Anführer.